Deutschlandfunk Soundcheck. Herzlich willkommen zur zweiten Stunde mit Musik von Nina Simone. Am Mikrofon ist weiterhin Michael Frank. You know Richie Havens? Yes, you know Richie Havens. All right, we're going to do one of his tunes now. No opportunity necessary, no experience needed for Berkeley. Okay. Simone live Ende der 60er Jahre mit einem Richie Havens Song No Opportunity Necessary. Im Original veröffentlicht Anfang 1968 auf Richie Havens zweitem Album Something Else Again. Der Song inspirierte wenig später auch Musiker aus England zu einer etwas anders klingenden Coverversion. Die Musiker von Yes veröffentlichten ihre Version von No Opportunity Necessary 1970 auf ihrem zweiten Album Time and the World. Nina Simone wurde am gestrigen Freitag 70 Jahre alt. Ihr ist diese Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk gewidmet. Seit 1958 gibt es Platten von Nina Simone. Viele von ihnen wurden live bei Konzerten mitgeschnitten und das aus gutem Grund. Ausgiebig Gelegenheit deshalb jetzt, Nina Simone live zu erleben. Wir schreiben das Jahr 1974. Old man, you do your thinking with a one-track mind. You keep talking about heaven and glory, but on your face is a different story. Clean up your rap, your story's getting dusty. Wash out your mouth, your lies are getting rusty. Can't believe nothing you say, 'cause I'm around and I see what you do. You know you're funkier than a mosquito's tweeter. You got a mouth like a herd of boll weavers. Same old game, same old thing. You never change, always rapping about the same old thing. I got something to tell you, baby, that you ain't hip to, baby. Blowing minds is a thing of the past. You blew your chance, that's why you never last. You wanna be a graduated mother, but in reality you're just another brother. Think you slick, but you could stand a lot of greasing. The things you do ain't never really pleasing. Can't believe nothing you say. I'm around to see what you do. You know you're funkier than a mosquito's tweeter. You got a mouth like a herd of boll weavers. Same old game, same old thing. Your favorite conversation, but peace and love is a famous generation. What's in your head is really started showing. Your conversation is getting kind of boring. Can't believe nothing you say, 'cause I'm around and I see what you do. You know you're funkier than a mosquito's tweeter. You got a mouth like a herd of boll weavers. Same old game, same old game. Same old thing, you never change. Tambala Kandambala Oh Dambala Kandambala Think of the wings of a three-toed frog. Eat weeds from the deepest part of the sea. On the seventh day, God will be there on the seventh night. Seventh day, God will appear on the seventh night. Satan You want Take our time getting this one started. Everybody's so bumping, so bumping, so bumping, so Bye. you think I lasted this long? Nina Simone und Kollegen live 1974 mit drei Tracks aus ihrem Album It Is Finished. Zunächst gab es die Abrechnung mit einem Typen, der immer nur dasselbe erzählt, der lügt und scheinheilig von höheren Dingen redet. Funkier than a Mosquito's Tweeter heißt der Song, und danach gab es eine andere Art Abrechnung. Den Sklaventreibern wird da angekündigt, dass sie eines Tages selber erleben werden, wie es ist, Sklave zu sein. Und an ihrem Ende werden sie noch nicht mal das Glück haben, in der Hölle zu landen. Sie werden im Grab bleiben, inmitten von Fäulnis und Gestank. Dambala heißt das Lied. Zum Schluss gab es das Selbstporträt einer schwarzen Frau, die sich selbstbewusst in der Tradition verwurzelt weiß. Obeah Woman, eine Frau mit übernatürlichen Kräften, verwandt vermutlich mit dem Voodoo Child von Jimi Hendrix. Alle drei Songs kommen von Nina Simones 74er Live-Album It Is Finished, und das wurde Gott sei Dank gerade wieder veröffentlicht auf CD. Nach dem Jahr 1974 verließ Nina Simone die USA, enttäuscht von, wie sie es einmal formulierte, Amerikanern, dem weißen Mann, Männern, Plattenfirmen und Veranstaltern. Probleme wegen Steuerhinterziehung waren sicher ein anderer Grund. Sie lebte eine Zeit lang auf Barbados, in dem ersten unabhängigen afrikanischen Staat Liberia oder in der Schweiz. Erst 1978 erschien wieder eine Platte von Nina Simone, Baltimore. Der Titelsong von Randy Newman kam sogar in die Charts. Der zwischenzeitliche Erfolg konnte aber schwerste Depressionen nicht verhindern, aber Nina Simone überlebte. From the depths of slumber, as I ascend, spiral staircase of wakefulness, I whisper, God, God, God. I whisper, God, God, God. I want my food, and when I break my fast, nightly separation from thee, I taste thee and mentally say, God, God, God. No matter where I go, a spotlight of my mind ever turned on thee, and in the battle din of all my activity, my my silent war cry is gone, gone, gone. When boisterous storms of triumph shriek and worries howl at me, I drown their clamor, so much noise, dear God. So many people talking, dear God, all around me, all about me, all over me. I'm God, God. No matter where I go, spotlight of my mind, he's ever turned on me. In the battle din, with my activity, my silent war cry. God, God, God, God, God. No matter where I go, spotlight of my mind is ever turned on thee. And in the balancing of my activity, my silent war cry is ever God, God, God. When my mind weaves dreams, threads of memories, when the mind weaves dreams with threads of memories, on that magic clock I do emboss. I say God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God. When my mind weaves dreams with threads of memories, on that magic cloth I do emboss. God, God, God, God, God. And waking, and eating, working, dreaming, meditating, chanting, divinely loving someone. My soul constantly hums. Unheard by any, it says, God, God, Nina Simone mit der Eigenkomposition God, God, God live im Londoner Club Ronnie Scott's im Jahr 1984. Der kongeniale Drummer war Paul Robinson. Hier sind noch zwei weitere Songs aus demselben Konzert, zwei Liebeslieder, wie Nina Simone sie ankündigt, allerdings Liebeslieder, wie sie nicht unterschiedlicher sein könnten. Zunächst eine Eigenkomposition von Nina Simone, If You Knew, und danach eine hochpersönliche Transformation eines Standards aus deutschen Federn, Nina Simone live at Ronnie Scott's. Two love songs. One of them is called If You Knew. If you knew how I missed you, you would not stay away today. Don't you know how I love you? Stay here, my dear, with me. I can't go on without you. Your love is all I'm living. I'm living for. I love all things about you. Your heart, your soul, my love. I need you here beside me. $30 buys today. Just some stockings, and that's it. From Havana, my mother was white as you are. She often said to me, my child, don't sell yourself for just a dollar. If you end up like me, God help you, kid. so think it over. This little money that you're giving me, Mr. Smith. Nina Simone im Londoner Jazzclub Ronnie Scott's anno 1984. Zunächst sang Nina Simone die Eigenkomposition If You Knew, und gerade eben, das war tatsächlich ein Brecht-Weil-Song aus der Oper Aufstieg und Fall der Stadt Mahagoni. Mr. Smith, dieser Song handelt von Sklaverei in Form von Prostitution. Der ehrenwerte Mr. Smith ist der Kunde einer kubanischen Prostituierten aus Havanna, die hofft, sich von dem verdienten Geld ein paar Seidenstrümpfe kaufen zu können. Das Album Live at Ronnie Scott's erschien erst 3 Jahre nach den Aufnahmen, vermutlich weil der Name Nina Simone wieder verkaufsträchtig geworden war. 1987 wurde ihre 58er-Version des Sinatra-Hits My Baby Just Cares About Me als Musik eines Parfüm-TV-Werbespots in England verwendet. Daraufhin kam die Nummer tatsächlich in die Charts. Der Verkauf der Single brachte Nina Simone indes kein Geld ein. Sie hatte am Anfang ihrer Karriere alle Rechte an den Songinterpretationen ihres ersten Albums an ihre Plattenfirma verkauft, für $3.000. Um dem Ganzen noch die Krone aufzusetzen, wurde 1987 noch ein Promotion-Video veröffentlicht, in dem nicht etwa Nina Simone den Song singt, sondern eine Knetgummikatze. We have time for one request. We'll do Baltimore. Sister Francis and my little brother Ray. Buy a fleet of Cadillacs, haul them all away. and we live out in the country where the mountains high. Never gonna go back there. I say, oh, Baltimore, ain't it hard just to live? I say, oh, Baltimore, ain't it hard just to live? Just to four women. These next two tunes are dedicated to the blacks of America, the blacks of Switzerland, the blacks of the Middle East, the blacks of Africa. And we're all very happy that Nelson Mandela is free, right? They thought that I was not political anymore. That what a mistake to think that. Four women, the story of four black women and their different textures of hair, their different complexions and how they feel about life. My skin is black. My arms are long. And my back is strong, strong enough to take the pain inflicted again and again. What do they call me? My name is Aunt Sarah. My skin is yellow. My hair is long. Between two worlds, I do belong. My father was rich and wise. and my manner is tough. I'll kill the first mother I see, 'cause my life has been too rough. I'm awfully bitter these days, because my parents were slaves. Simone live in den Jahren 1987 und 1990. Zuerst mit Randy Newmans Baltimore und danach mit der Eigenkomposition For Women, einem weiteren Simone-Original zum Thema Diskriminierung. Heutzutage berufen sich Hip-Hop-Größen wie Lauryn Hill und MC Talib Kweli auf Nina Simone und im kommenden Juni veranstaltet die Black Rock Coalition ein Konzert zu ihren Ehren mit diversen Acts, die ihre Songs covern werden. Gestern wurde Nina Simone 70 Jahre alt, ihr war deshalb diese Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk gewidmet. U-Jung Kim beendete einen langen Artikel zu ihrer Würdigung in der gestrigen Taz-Ausgabe mit diesen Zeilen. Schon als junges, abgewiesenes Talent stellt Nina Simone in ihrer Autobiografie fest, sei es die Musik gewesen, die sie einsam gemacht habe. Als der Erfolg, das Geld und der Respekt kamen, fragte sie sich, warum sie eigentlich nicht glücklich sei und suchte Halt in der Gemeinschaft des Protests. Ihr Martyrium als Diva reflektierend weiß sie heute, dass ich gern schwarz und eine Frau bin, aber dass es genau meine Farbe und mein Geschlecht waren, die mich in erster Linie kaputt gemacht haben. Soweit U-Yong Kim in der Taz über Nina Simone. Diese Soundcheck-Ausgabe vom Deutschlandfunk geht so langsam zu Ende. Ich sag schon mal vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Michael Frank. Zum Schluss Nina Simone live 1972 mit dem Schluss eines über 18-minütigen Medleys aus George Harrisons My Sweet Lord und der Eigenkomposition Today is a Killer. Yes. Can't even get close to nobody no more. No matter how much you try, you can't get close to nobody no more. Because today is a killer. And only you can save us, Lord. Only you can save us, Lord. I never dreamed, I certainly never hoped, that one day I'd be screaming for something my mother told me I needed in the beginning. In the beginning. In the beginning. Yeah. takes so long, my Lord? Oh, Lord, it takes so long. I hope it doesn't take too long this time, 'cause I need to be with you. I need to be with you, Lord, today, today, today, today, today. Deutschland.